Ignaz und Kurt Machow. Wien 23, Breitenfurter Straße 383. Früher Wiener Straße 14. Wohnung und Geschäft von Familie Machow. Ignaz Machow wurde am 18.05.1881 in Atzgersdorf als Sohn von Nuchem und Minna Machow, die beide aus Krakau in Polen kamen, geboren. Über seine schulische und berufliche Ausbildung ist uns nichts bekannt. Im Ersten Weltkrieg diente er als österreichischer Soldat in Russland. Am 29.03.1920 heiratete er Olga Beck, geboren am 20. November 1889, die mit ihm das spätere Geschäft betrieb. Olgas Eltern kamen aus Polen und Ungarn und betrieben eine Schneiderei. Die Beck und die Machow-Familie waren sehr groß und sowohl in Ungarn als auch in Wien zu Hause. Viele kamen im Holocaust um und nur wenige überlebten. Vom Beruf war Ignaz Machow Kaufmann und Erfinder. Er erfand eine wasserabweisende Farbe und betrieb in Liesing ein Geschäft für technischen Bedarf und Baustoffe. Weiters gab es vor dem Haus eine Tankstelle. Das Geschäft war Teil eines kleinen jüdischen Grätzels, bestehend aus mehreren Geschäften ringsum. Am 6.3.1921 wurde die Tochter Ilse geboren. Wenige Jahre später, am 19. August 1926, ihr Bruder Kurt. Ilse ging in die Volksschule und später ins Gymnasium in Mödling. Mit 14 Jahren verließ sie das Gymnasium und sie besuchte eine berufsbildende Schule. Aber ihre Ausbildung wurde durch die Nazis unterbrochen. Sie wollte Montessori-Lehrerin werden. Kurt besuchte die Volksschule in Liesing, vermutlich in der heutigen Thiermengasse, und danach die Hauptschule. Das Haus der Familie Machow wurde durch einen Nachbarn namens Geisel im Frühherbst 1938 arisiert. Er zahlte einen Schandlohn für das Haus und vermietete das Haus an die Familie Machow zurück. Aber schon bald warf er die Familie aus dem Haus und sie fanden Unterschlupf in der Synagoge von Liesing, in den Räumlichkeiten des Rabbis, der schon früh aus Wien flüchtete. Die Familie Machow erlebte hautnah das Novemberpogrom. Währenddem sie in der Synagoge wohnten, wurde diese angezündet und sie mussten aus der brennenden Atzgersdorfer Synagoge flüchten. Die umstehende Bevölkerung und die Feuerwehr taten nichts. Sie bezogen eine neue Wohnung in der Siebenhirtenstraße 5, heute Autofabrikstraße. Im Frühjahr 1939 gelang es Olga Machow, eine Arbeitsgenehmigung bei einem Arzt in London zu bekommen und ebenso Ilse Machow, die als Au-pair-Mädchen arbeitete. Ihre in der Schule erworbenen Englischkenntnisse kamen ihr dabei zugute. Beide gingen nach London in der Hoffnung, den Vater und den kleinen Kurt nachholen zu können. Es wurde alles unternommen, um Ignaz und Kurt die Flucht aus Österreich zu ermöglichen. Tatsächlich gelang es, die nötigen Papiere zu beschaffen. Der kleine Kurt sollte mit dem Kindertransport am 1. September 1939 ins Ausland gebracht werden. Just an dem Tag, als der Zweite Weltkrieg mit dem Überfall auf Polen vom Zaum gebrochen wurde. Die Ausreise von Ignaz und Kurt war nun nicht mehr möglich und somit ihr Schicksal besiegelt. Am 23.10.1941 wurden beide abgeholt und mit dem Transport 8 vom Wiener S-Bahnhof in das Ghetto Lodz deportiert. Das Ghetto Lodz war das zweitgrößte nach Warschau und die Lebensbedingungen waren katastrophal. Am 13.04.1942 wurde Ignaz Machow in Lodz ermordet. Wie er ums Leben kam, ist uns nicht bekannt. Wie sein Vater wurde auch Kurt Machow am 23.10. zuerst nach Lodz deportiert und kurz danach in das Lager Kulmhof verschleppt und ermordet. Auch hier sind die näheren Umstände nicht bekannt. Ilse Machow heiratete Fred Voss, einen jüdischen Bürger aus der Stadt Aachen, der im Zweiten Weltkrieg in der USA mitdiente. Beide zogen in die USA, wo sie noch heute im hohen Alter, 2017, 96 Jahre, leben.